Zur Gratulation für den Erfolg des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas gab das Netzwerk der Koreaner in Deutschland am 13. Mai eine Erklärung ab. Darin hieß es: Der 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas, wo man vor der Nation und Welt stolz deklariert habe, mit dem großen Sieg der Songun-Politik einen mächtigen Einheitsstaat aufzubauen, sei ein epochemachendes Ereignis gewesen, das der dummen Illusion der USA ein Ende gesetzt habe.